Erster Gott sagte zu mir, nimm eine große Tafel. Schreibe darauf klar, Beute kommt schnell, Raub kommt schnell. Zweiter, nimm gute Zeugen für mich. Das sind Priester Uria und Sachaja. Sachaja ist der Sohn von Jeberechja. Dritter, ich ging zur Prophetin. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Gott sagte zu mir, nenne ihn, Beute kommt schnell, Raub kommt schnell. Vierter, bevor der Junge Vater und Mutter rufen kann, wird man den Reichtum von Damaskus wegtragen. Man wird auch die Beute von Samaria zum König von Assyrien bringen. Fünfter, Gott sprach wieder zu mir. Sechster, dieses Volk achtet das ruhige Wasser des Siloah nicht. Sie freuen sich mit Rezin und dem Sohn von Remalia. Siebter, darum wird Gott das große Wasser des Euphrat über euch bringen. Das ist der König von Assyrien mit seiner Macht. Das Wasser wird über alle Bäche und Ufer steigen. Achter, es wird Juda überfluten. Das Wasser wird bis zum Hals reichen. Es wird dein ganzes Land füllen, Immanuel. Neunter, hört zu, ihr Völker der Erde. Macht euch bereit, aber ihr werdet Angst haben. Macht euch bereit, ihr werdet Angst haben. Zehnter, macht einen Plan, aber er wird nicht funktionieren. Trefft eine Entscheidung, aber sie wird nicht geschehen. Denn Gott ist mit uns. Elfter, Gott sprach so zu mir. Seine Hand war stark über mir. Er warnte mich, nicht wie dieses Volk zu leben. Zwölfter, nennt nicht alles heilig, was dieses Volk heilig nennt. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Dreizehnter, haltet Gott, den Herrn der Heere, heilig. Er soll der sein, den ihr fürchtet. Vierzehnter, er wird für die zwei Häuser Israels ein Heiligtum sein. Aber er wird auch ein Stein sein, an dem man stolpert. Er wird eine Falle für die Menschen in Jerusalem sein. Fünfzehnter, viele von ihnen werden stolpern und fallen. Sie werden verletzt und gefangen werden. Sechzehnter, bewahre die Botschaft. Schließe die Lehre bei meinen Jüngern ein. Siebzehnter, ich will auf Gott warten. Er verbirgt sein Gesicht vor dem Haus Jakob. Ich will auf ihn hoffen. Achtzehnter, ich und meine Söhne, die Gott mir gab, sind Zeichen in Israel. Wir sind Zeichen von Gott, dem Herrn der Heere. Er wohnt auf dem Berg Zion. Neunzehnter, wenn Leute zu euch sagen, fragt Geister der Toten, die flüstern. Dann fragt, soll ein Volk nicht seinen Gott fragen? Sollen Lebende die Toten fragen? Zwanzigster, haltet euch an Gottes Lehre und Botschaft. Wenn sie nicht danach sprechen, haben sie kein Licht. Einundzwanzigster, sie werden traurig und hungrig durch das Land ziehen. Sie werden wütend sein, weil sie Hunger haben. Sie werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Sie schauen nach oben. 22. Sie schauen zur Erde. Aber dort ist nur Angst und Dunkelheit. Sie sind in diese Dunkelheit gestoßen. 23. Die Dunkelheit wird nicht bleiben, wo Leid war. Früher brachte Gott Schande über Sebulon und Naphtali. Aber später wird er die Gegend am Meer und am Jordan ehren. Auch das Land der anderen Völker wird er ehren.